Zündfunkgenerator. Wir denken laut. Ein Podcast von Bayern 2. Die Überflutungen in Sachsen und Österreich, das Hochwasser. Ja, mein Klimawandel, es ist ein Anstieg der 2018 wurde ein neuer Rekord beim Kohlendioxid gehalten. Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft laut. Twelve years to change everything. How we got around, how we fed ourselves, how we made our stuff, how we lived and worked. Die Überflutungen in Sachsen und Österreich, das Hochwasser in Passau erreicht ungeahnte Ausmaße. Which we already knew was broken. Here, the vast majority of wealth is going to just a small handful of people. And most folks will fall further and further. 12 years to change everything. The Great Depression, World War II. We knew from our history how to pull together to overcome impossible odds. The wave began when Democrats took back the House in 2018, and the Senate and the White House in 2020. Vom New Deal zum Green New Deal, die Idee vom großen sozioökologischen Umbau. Sendung von Martina Groß. Das einzige Konzept wirklich ist, mit dem wir quasi eine realistische Chance haben, diese Herausforderung auch zu meistern. Maike Wilhelm ist Aktivistin und im Vorstand der paneuropäischen Bewegung Demokratie für Europa, DiEM25. Die Organisation hat im Verbund mit anderen zivilgesellschaftlichen Gruppierungen 2019 eine sogenannte Roadmap, einen Fahrplan auf 130 Seiten für eine sozial-ökologische Wende veröffentlicht. Einen Green New Deal für ein zukunftsfähiges Europa. Also wir müssen versuchen, ein realistisches Szenario zu zeichnen, mit dem wir am Ende des Jahrhunderts nicht vor einer Vollkatastrophe stehen. Und das ist in meiner Auffassung die Aufgabe von Regierungen und wo jetzt eigentlich der demokratische Wettbewerb um die besten Ideen, sage ich mal, losgehen sollte. Im Angesicht von Klimakrise, Artensterben und trotz Wirtschaftswachstums zunehmender sozialer Ungleichheit wird immer klarer, so wie es ist, so wird es nicht weitergehen. Davon geht auch der US-Ökonom Jeremy Rifkin aus, dessen Buch »Der globale Green New Deal« ebenfalls 2019 erscheint. Wir brauchen eine neue wirtschaftliche Vision. Sie muss überzeugend sein, sie muss schnell umgesetzt werden, sie muss sich in den Industrie- und Entwicklungsländern durchsetzen. Und wir müssen in spätestens 20 Jahren aus der fossil befeuerten Zivilisation ausgestiegen sein. Wir werden den Übergang von einer Ära des Fortschritts zu einer Ära der Resilienz vollziehen. Wir werden nicht dahin zurückgehen, wo wir herkommen. Seit der Finanzkrise 2008 wird über unterschiedliche New Green Deals diskutiert. Aber erst 2019 erreichte die Diskussion eine größere Reichweite. Jeremy Rifkin und Naomi Klein veröffentlichten Bücher dazu. Viele haben an komplexen Plänen und Visionen gearbeitet, Absichtserklärungen vorgestellt. Junge Klimaaktivisten marschierten mit selbstgemalten Plakaten für einen Green New Deal durch die Straßen Berlins, New Yorks oder Londons. Das Besondere an den unterschiedlichen Green New Deals? Es wird zusammengedacht, was lange Zeit gegeneinander ausgespielt wurde. Soziale und ökonomische Gerechtigkeit oder Klimaschutz? Arbeitsplätze oder die Einhaltung des Klimaziels von Paris? Die Erderwärmung auf 1,5 beziehungsweise unter 2 Grad zu begrenzen. Alle Green New Deals eint ihr Bezug auf den amerikanischen New Deal der 1930er Jahre. Ein massives staatliches Eingreifen, das die USA aus der großen Depression führte, die Grundlage für die breiteste Mittelschicht legte und das Land bereit machte für die Anforderungen des 20. Jahrhunderts. Der New Deal gilt als Beispiel für den erfolgreichen demokratischen Umbau einer Gesellschaft in kurzer Zeit. Come on and row, row, row with Roosevelt on the good ship USA. Sail with Franklin D to victory and to real prosperity. Am 23. September 1932 umriss der demokratische Präsidentschaftskandidat Franklin D. Roosevelt sein Programm im Commonwealth Club in San Francisco. Unsere Aufgabe besteht jetzt nicht darin, neue natürliche Ressourcen zu entdecken oder auszubeuten oder mehr Güter zu produzieren. Es ist die nüchterne, weniger dramatische Aufgabe, die bereits vorhandenen Ressourcen und Pflanzen zu verwalten, den Reichtum und die Produkte gerechter zu verteilen, die bestehende Wirtschaftsorganisation in den Dienst der Menschen zu stellen. Der Tag einer aufgeklärten Regierung ist gekommen. Roosevelt erklärte die Ära des wirtschaftlichen Wachstums für beendet. Sichtbares Anzeichen dafür war ihm, dass auch die räumliche Ausweitung der USA in Richtung Westen, der Ausbau der Ressource Land, an ihre Grenzen gestoßen ist. Mitten in der großen Depression wollte der Präsidentschaftskandidat die Karten neu verteilen. Entscheidend war, dass er die Ehrlichkeit hatte zu sagen, auch ich weiß nicht, was uns in diese katastrophale Krise geführt hat. Daher beginne ich bei den ganz konkreten Problemen. Der Wiener Ökonom und New Deal-Kenner Stefan Schulmeister. Wir dürfen nicht vergessen, er ist 6 Wochen nach der Angelobung von Adolf Hitler inauguriert worden als Präsident der USA und hat in der schwersten Krise des Kapitalismus genau einen anderen Weg gewählt, nämlich den, auf zivile Weise den Menschen Hoffnung zu geben, durch die klare Botschaft, so wie wir bisher Politik betrieben haben, kann es nicht weitergehen. Erste Botschaft, zweite Botschaft, damit wir Hoffnung schaffen, müssen wir rasch konkrete Projekte umsetzen, die sowohl den Unternehmen helfen, als auch mehr Beschäftigung schaffen. Und zu diesem Zwecke müssen eben auch die Gut- und Bestverdiener höhere Beiträge leisten. In der Folge des Börsencrashs von 1929 und der Weltwirtschaftskrise hatten Millionen von Amerikanern alles verloren. Ihre Ersparnisse und ihre Arbeit. Die Menschen hungerten. Jeder Dritte war im Winter 1932-33 arbeitslos. Um während des Ersten Weltkriegs die Alliierten mit Getreide zu versorgen, hatten die amerikanischen Landwirte den Boden mit maximaler Produktion maximal ausgebeutet. Es gab eine Überproduktion. Im Zuge der Weltwirtschaftskrise brachen die Exporte ein. Die Farmer mussten ihre Höfe verpfänden. Um die Preise zu stabilisieren, ließen sie die Ernte auf den Feldern verrotten oder vernichteten sie. Doch diese stabilisierten Preise konnte sich wiederum eine verarmte Bevölkerung nicht leisten. Dazu kamen nach der Überproduktion vor allem in der großen Tiefebene Dürresommer und später Stürme. Zur ökonomischen Krise gesellte sich als ökologische Katastrophe die Bodenerosion. In der Folge konnten die Farmer ihre Hypotheken nicht mehr bedienen und verloren ihre Höfe. Die Bürger verloren das Vertrauen in ihre Institutionen und ihre Regierung. Banken gingen im Tagestakt pleite. Landesweite Proteste erschütterten die USA. Eine explosive soziale Mischung drohte die Gesellschaft zu spalten. Anyway, tonight I'm going to talk. Heute Abend werde ich über den New Deal sprechen und darüber, inwiefern er ein Modell für einen Green New Deal heute sein kann. Ende Oktober 2019, 87 Jahre nach Franklin D. Roosevelt, ist Richard Walker, emeritierter Professor für Stadtplanung, im Commonwealth Club in San Francisco zu Gast. Walker ist Vorsitzender des Living New Deal, einer Organisation, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Zivilisation des New Deals freizulegen. Und das heißt, vor allem die US-Bürger an die Möglichkeiten eines wirtschaftspolitisch eingreifenden Staates zu erinnern. Es gab Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen für Arbeitslose mit menschenwürdigen Löhnen, Hilfszahlungen für verzweifelte Arbeiterfamilien, das heißt für die untere Hälfte oder die unteren 2/3 der Bevölkerung. Mit hohen Staatsausgaben wurden die Räder des Aufschwungs geölt, obwohl Defizite damals eigentlich absolut verboten waren. Durch die Löhne und Renten wurde mehr Geld in die Hände der arbeitenden Menschen gespült. Es wurde in die Wirtschaft eingegriffen. Wichtig war die Preiskontrolle, insbesondere in der Landwirtschaft. Finanziert wurde das durch höhere Steuern für die Reichen und die Konzerne. Wichtig waren auch die Alkoholsteuern. Die Prohibition war ja aufgehoben. Und die höheren Einnahmen aus der rasanten Erholung, denn die Wirtschaft wuchs um 10% jährlich. Der frisch gewählte Präsident Franklin D. Roosevelt stellte einen sogenannten Brain Trust aus Ökonomen, Rechtswissenschaftlern und Sozialpolitikern zusammen. Für die New Dealer gab es aus der Krise der Großen Depression nur die Flucht nach vorne. Viele von ihnen waren sowohl hoffnungsvolle Idealisten als auch amerikanische Pragmatiker. In drei Schritten sollte der New Deal wirken: Relief, Recovery, Reform. Erleichterung, Erholung, Reform. Innerhalb der ersten 100 Tage versuchte die Regierung mit einer Reihe von Programmen und Maßnahmen die drängendsten Probleme anzugehen. Konkretes Problem Nummer 1 war die Instabilität der Finanzmärkte, ausgelöst und massivst verstärkt durch den Börsenkrach 1929. Daher hat er in Schritt 1 auf massivste Weise eingegriffen in die sogenannte Freiheit der Finanzmärkte, indem er etwa Spekulationsbanken, Investmentbanking getrennt hat von dem normalen Kundengeschäft der Banken, indem er eingeschränkt hat die Möglichkeiten der Banken, exzessiv zu spekulieren. Diese Eingriffe waren eher intuitiv. Ohne genau zu wissen, was die Auslöser der großen Krise waren, bedeutete die Antwort der Regierung Roosevelt auf die Große Depression einen Paradigmenwechsel in der Finanz- und Wirtschaftspolitik. Von politischem Willen getrieben, brach man mit marktliberalen Dogmen. 1934 wurde die Securities and Exchange Commission zur Kontrolle des Wertpapierhandels eingerichtet. Die Regulierung des Finanzwesens eröffnete der Regierung einen größeren politischen Handlungsspielraum. Zuallererst sollte die Wirtschaft den Menschen dienen. Kredite und Umschuldungen kamen Farmern und verschuldeten Bürgern direkt zugute. Zweitens gab es Programme für die Menschen. Durch den CCC, die CWA, die WPA, die NYA, durch die ganze Buchstabensuppe wurde Arbeit für Millionen geschaffen. Dabei ging es um mehr als Jobs. Es war lebensrettend und sinnstiftend. Es rettete das Leben von Familien rein wirtschaftlich, aber es war auch lebensrettend, wenn es um den Selbstwert und die Selbstachtung der Menschen ging. Der New Deal war im Grunde kein großer Plan. Er war vielmehr ein Flickenteppich verschiedenster Programme und Maßnahmen, die sich wechselseitig verstärkten. Dabei probierten die New Dealer aus, was an fortschrittlichen Ideen bereits in der Luft lag, und verwarfen ganz pragmatisch, was nicht funktionierte. Sie nutzten die akute Krise, um das visionäre Experiment zu wagen, mittels staatlicher Konjunkturprogramme und Sozialreformen so gut wie alle Bereiche des amerikanischen Lebens zu verändern. Der dritte Bereich war dann eben Investitionsprogramme. Bekannt ist auch aus den Schulbüchern etwa das große Stauwerkprojekt im Tennessee Valley. Hier ging es nicht nur darum, Beschäftigung zu schaffen, sondern zum Beispiel auch der Landwirtschaft eine günstige Energieversorgung zu ermöglichen. Der Staat wurde zum Energieversorger und unterstützte die Bürger mit langfristigen Krediten zur Gründung von Genossenschaften, die sich wiederum um den Leitungsausbau kümmerten. Wichtiger Teil des Staudammprojektes war wie in anderen Programmen auch die Wiederaufforstung. Im Civilian Conservation Corps fanden über einen Zeitraum von 9 Jahren 3 Millionen junger Männer Arbeit. Eine ihrer Aufgaben war es, in der Tiefebene Milliarden von Bäumen gegen die Bodenerosion zu pflanzen. 1933 wurde zudem der Soil Erosion Service eingerichtet, der Farmern beibrachte, wie man die Ackerböden fruchtbar hält. Zentrale Institutionen wie die Public Works Administration vergaben öffentliche Aufträge an private Unternehmen, die investierten und neue Arbeitskräfte einstellten. Noch umfangreicher war das Programm der 1935 gegründeten Works Progress Administration. Unter ihrer Regie waren im März 1936 beispielsweise 3,6 Millionen ehemals Arbeitslose im ganzen Land beschäftigt. All diese Programme bildeten die Grundlage für den Um- und Ausbau der Infrastruktur für das 20. Jahrhundert. Brücken wurden errichtet, mehr als 1 Million Kilometer Straßen, 1000 Flugplätze. Die Kanalisation und das Stromnetz wurden ausgebaut und unterentwickelte Landstriche angeschlossen. 1500 Wasserkraftwerke und 70 Elektrizitätswerke entstanden. Wohnungen wurden gebaut, Schulen und Krankenhäuser. Nationalparks, Stadtparks und Spielplätze wurden angelegt oder modernisiert. Insgesamt entstanden über 125.000 neue öffentliche Gebäude. Künstler erhielten Aufträge. Bis heute bilden die New Deal-Investitionen das Rückgrat der amerikanischen Infrastruktur. Gleichzeitig wurde ein Mindestlohn eingeführt, die Arbeitszeit auf 40 Stunden pro Woche begrenzt, Kinderarbeit verboten. Auch die Gewerkschaften wurden gestärkt. Höhere Löhne galten jetzt nicht mehr nur als Wachstumsbremse, sondern als Nachfragemotor. Viele der Maßnahmen entsprachen alten Forderungen aus Arbeitskämpfen und die Streiks und Proteste hielten auch während des New Deal an. Es wird kolportiert, Roosevelt hätte nach einem Gespräch mit Gewerkschaftsaktivisten geantwortet: Sie haben mich überzeugt. Jetzt gehen Sie raus und zwingen Sie mich dazu. Letzter wichtiger Bereich, Sozialstaat, also Einführung von Arbeitslosenversicherung, Krankenversicherung, also etwas zu tun, was in Europa zu diesem Zeitpunkt jedenfalls in Grundzügen bereits vorhanden war. Kritiker von rechts behaupteten, Roosevelt würde die USA zu einem sozialistischen Land umbauen. Linke warfen ihm vor, er würde das Auslaufmodell Kapitalismus mit seinem New Deal retten. Und sie investierten in die Menschen. Sie investierten in Bildung, in Erholung, in Gesundheit und so weiter. Und das waren universelle Programme, was wirklich ein wichtiges Prinzip ist. Dadurch wurden diese Programme akzeptabel und populär. Good times are coming, so cheer up. Let's be carefree and start a humming. Then all your troubles will clear up. Make life a song and a dance. Give care a swift kick in the pants. Just yell then tell the world you're happy. Good times are coming, so cheer up. Warum ist ein Green New Deal heute notwendig? Zunächst haben wir eine Klimakrise, die wie ein außer Kontrolle geratener Zug auf uns zurast. Der Klimawandel liegt nicht in der Zukunft, er ist wirklich im Hier und Jetzt. Während Richard Walker seinen Vortrag über den New Deal zum Green New Deal hält, brennen nördlich der San Francisco Bay die Wälder. In den Wintern fällt zu wenig Regen und Schnee. Die Sommer sind zu heiß. Gleichzeitig sind die Immobilien in den Städten begehrte Investitions- und Spekulationsobjekte, die hohe Renditen versprechen. Die Folge sind exorbitante Mieten, die sich in San Francisco immer weniger Menschen leisten können. Sie ziehen in immer abgelegenere Gegenden, dorthin, wo Immobilien noch bezahlbar sind. Oftmals gibt es in den preiswert errichteten Siedlungen nur eine Durchgangsstraße. 2018 verbrannten Einwohner in Paradise auf der Flucht vor den Flammen im Stau. Immer wieder entstehen die Feuer durch Funkenflug oberirdischer Stromleitungen, die trockene Blätter und Gräser in Brand setzen. Mitverantwortlich dafür sind fehlende Investitionen in Wartung und Pflege. Diesmal hat PG&E, der größte US-amerikanische Energieversorger, vorsichtshalber das Stromnetz für 2 Millionen Nutzer in der westlichen San Francisco Bay abgeschaltet. Das Unternehmen wird für Millionen Schäden und über 80 Tote vergangener Feuer verantwortlich gemacht. Anfang 2019 meldete PG&E Insolvenz an. Es wird diskutiert, den Energieversorger zu verstaatlichen. Wie während des New Deals sind auch heute Finanzspekulationen, wirtschaftlicher Profit um jeden Preis und ökologische Krisen unmittelbar miteinander verbunden. Von dem 3-tägigen Blackout ist auch die 100-jährige Ann Weber betroffen, die in einer Seniorenresidenz wohnt. Weber erinnert die Situation an die Große Depression, als der Strom ähnlich unzuverlässig war. Ihr Vater erhielt damals von der Regierung einen Kredit für seine Farm. Für Ann Weber bedeutete der New Deal rückblickend vor allem Hoffnung. The National Broadcasting Company is about to bring you an address by the Chief Executive of the Nation. Ladies and gentlemen, the President of the United States. My friends, I want to talk for a few minutes with the people of the United States about banking. The New Deal was a marvelous declaration of hope. Roosevelt, gegen dessen Politik die großen Pressemagnaten Sturm liefen, nutzte das neue Massenmedium Radio als direkten Zugang in die Wohnzimmer der Bürger. I remember sitting at the majestic radio and listening to Roosevelt. You people must have faith. You must not be stampeded by rumors or guesses. It was as though you were listening to a friend. Es war, als hörte man einem Freund zu. Sophisticated stuff. About the government. Aber es war kluges Zeugs über die Regierung und darüber, was passieren würde und wie wir uns erholen und die Landwirtschaft wieder auf die Beine kommt und wie die Industrie und alle anderen weiterhin versorgt werden würden. Ich erinnere mich an dieses Gefühl von Hoffnung. I can remember the sense of hopefulness. We need the real solutions to the climate crisis as mandated by science and justice. 2018 fordern junge Klimaaktivisten des Sunrise Movements in den USA einen Green New Deal. To stop the climate crisis starting now. Starting now. Hervorgegangen ist die Bewegung aus den Protesten gegen die Umwelt- und Sozialpolitik unter Donald Trump. Unterstützt werden sie unter anderem von der jungen demokratischen Abgeordneten Alexandria Ocasio-Cortez. Gemeinsam mit progressiven Parteikollegen bringt sie im Januar 2019 eine Resolution für einen Green New Deal in den Kongress ein. Gefordert wird eine nationale, soziale, industrielle und ökonomische Mobilisierung, wie während des Zweiten Weltkriegs. Bis 1941 war die Staatsverschuldung in etwa bei 40% des Bruttoinlandsprodukts stabil geblieben. Erst mit den Kriegsvorbereitungen und der Umstellung auf Kriegsproduktion schnellte sie Anfang der 1940er Jahre auf über 100%. Bis dahin hatten die staatlichen Ausgaben für den New Deal 50 Milliarden Dollar betragen. Mit der Mobilisierung stiegen sie auf 321 Milliarden Dollar. Erst diese massiven Ausgaben und der Rüstungsboom beendeten die Große Depression und führten 1941 zu Vollbeschäftigung. Die Green New Dealer fordern ebenso massiv auf die Herausforderungen von Klimakrise und sozialer Ungerechtigkeit zu reagieren. Energieproduktion, Verkehr, Wohnen, Stadtplanung, alles soll auf die erklärten Klimaziele von Paris ausgerichtet werden. Dazu kommen eine allgemeine Krankenversicherung, eine Jobgarantie und höhere Mindestlöhne, Wohnen und gesundes Essen. Bis 2030 soll der Green New Deal umgesetzt sein. Ein ambitionierter Plan. Wir brauchen verschiedene Programme, große und kleine. Wir müssen die Infrastruktur unterentwickelter, abgehängter Orte wieder aufbauen. Wir brauchen Arbeit. Die Menschen wollen Arbeit. Sie sollen sich anerkannt fühlen, weil sie etwas Sinnvolles tun. Sie müssen lernen. Sie brauchen Berufsausbildungen, Lehre und Ausbildung. Arbeitende Menschen sind das Fundament. Der New Deal schuf aber auch Probleme, mit denen wir heute zu kämpfen haben. Die Infrastruktur für einen fossil angetriebenen Verkehr. LKWs, die Waren quer durch das ganze Land transportieren. die Förderung des Individualverkehrs. Und die Realpolitik Roosevelts fiel hinter dessen eigene Erkenntnisse zurück. Umverteilung ohne Wachstum und die Erschließung neuer Ressourcen gab es auch im New Deal nicht. Im Gegenteil, die Einführung des Bruttosozialprodukts als Planungsinstrument und wichtigster Indikator für den Erfolg von Wirtschaft und Regierungen gehen auf die Regierung Roosevelt zurück. Insofern war Roosevelt schon Pragmatiker, als klar war, wenn 25% der amerikanischen Arbeiter arbeitslos sind, wenn Hunderttausende Farmer in schwersten Schuldennöten sich befinden, dann kann es ohne einen Wirtschaftsaufschwung nicht gelingen. Gleichzeitig bescherte der New Deal den USA in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg die breiteste Mittelschicht ihrer Geschichte. New Dealer waren maßgeblich am European Recovery Program beteiligt, besser bekannt unter dem Namen Marshallplan, und dem Aufbau transeuropäischer Institutionen. 40 Jahre wird die Politik des New Deals und eines regulierenden Staates selbst von republikanischen Regierungen nicht grundlegend in Frage gestellt. Erst in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts mit der Regierung Ronald Reagans setzt sich der neoliberale Glaube an die selbstregulierenden Kräfte und das Primat des Marktes durch und dringt nach und nach in fast alle gesellschaftlichen Bereiche ein. Und wir brauchen eine nationale Erneuerung und kollektive Ziele. Der Green New Deal ist kein linkes Hirngespinst. Er ist eine Notwendigkeit. Oder wir gehen buchstäblich unter. Aber die gute Botschaft ist, wir haben es schon einmal geschafft. Wir können es wieder tun. So einfach ist das. Wenn wir uns nur an unsere Geschichte erinnern. Währenddessen auf der anderen Seite des Atlantiks. In Berlin hat die Bewegung Extinction Rebellion zu einer Aktionswoche zivilen Ungehorsams zusammengefunden. Beeindruckend gut organisiert kampieren junge Menschen aus ganz Europa in bunten Zelten vor dem Kanzleramt. Bekanntlich haben wir ja nicht nur eine Klimakatastrophe, die aktuell ist, sondern auch eine ökonomische Krise, Finanzkrise, Bankenkrise, Investitionskrise. Wir haben auch eine soziale Krise, zunehmende Ungleichheit, mehr Armut, Arbeitslosigkeit, Wohnungsproblematik. Sebastian von der paneuropäischen Bewegung Diem25. In Deutschland kriegen wir davon noch sehr wenig mit, obwohl es auch in Deutschland zunehmende Armut gibt. Aber in anderen Ländern sieht das natürlich viel krasser aus, auch in Europa schon. Und wir haben auch eine Krise der Partizipation, also eine Krise der Demokratie. Grundlegend für den Green New Deal der europäischen Bewegungen ist die offensichtliche, aber dennoch erstaunlich folgenlose Beobachtung, dass Finanzsystem, Wirtschaft und Ökosystem eng miteinander verbunden sind. So wird, wie im historischen New Deal, vorgeschlagen, ein auf kurzfristige Gewinne ausgerichtetes Finanzsystem zu regulieren und zu begrenzen und Nachhaltigkeit zu fördern. Bei der Besteuerung der Wirtschaft sollen entstehende Umweltkosten mit einberechnet und Schritte in Richtung Klimaneutralität belohnt werden. Die Roadmap der Bewegungen bietet einen Fahrplan für ein koordiniertes zivilgesellschaftliches Handeln, das in eine klimaneutrale, gerechtere Welt führen soll. In den Grenzen des Planeten. Ein Green New Deal für alle. Darin eingeschlossen sind Jobgarantien, faire Löhne und konkrete Schritte zu einer Erhöhung des Lebensstandards. Investitionen in Gesundheit und Bildung. Neue Mobilitätskonzepte. Globale Gerechtigkeit. Für die Autoren führt ihr Green New Deal zu einem wirklichen Systemwechsel, zu mehr als nur unendlich grünem Wachstum. Im Anblick der Klimakrise brauche es dafür schnelles Handeln und das, so die Autoren, könnten vor allem Staaten leisten. Sie allein seien in der Lage, zügig ins große Ganze einzugreifen, zu regulieren und umzulenken. Zudem verfügten sie über die notwendigen Finanzmittel oder haben zumindest die Möglichkeit, an sie zu kommen. Der Green New Deal for Europe, der hat im Prinzip drei große Bereiche, die er behandelt. Das eine ist Investitionen, das zweite ist Gesetze, Regulierung und das dritte ist Institutionen. So sollen beispielsweise übergeordnete Institutionen wie eine Kommission für Umweltgerechtigkeit die Umsetzung des Green New Deals überwachen und beratende Funktionen einnehmen, während eine Green Public Works Agency auf europäischer Ebene als Motor fungiert und die schrittweise Abschaffung bestehender CO2-intensiver Energiesysteme bis ca. 2030 koordinieren und organisieren soll. Das hängt natürlich eng zusammen, weil wenn man jetzt zum Beispiel, der erste Punkt Investitionen ist auf jeden Fall ein Kernpunkt, das war es bei dem New Deal, ist jetzt auch bei dem Green New Deal der Fall. Aber wir wollen natürlich nicht einfach Investitionen im Sinne Geld in die Wirtschaft pumpen, damit der Laden wieder läuft, sondern gezielte Investitionen in nachhaltige, erneuerbare Energien, in gerechtes Wirtschaften, in soziale Wohnungspolitik. Das sind alles Bereiche, die gezielt unterstützt werden sollen. Wie im New Deal handelt es sich um Regulierungen, Reformen und verschiedenste Programme, die sich gegenseitig ergänzen und verstärken sollen. Auch der amerikanische Ökonom Jeremy Rifkin setzt im Angesicht der Verhältnisse in den USA seine Hoffnung zunächst ganz auf Europa. Er stellt seinen eigenen Entwurf in seinem Buch »Der globale Green New Deal« vor. Es trägt den Untertitel »Warum die fossil befeuerte Zivilisation um 2028 kollabiert« und ein kühner ökonomischer Plan das Leben auf der Erde retten kann. Rifkin setzt in seiner Vision vor allem auf eine dritte industrielle Revolution. Um zu verstehen, wie ökonomische Umwälzungen vonstatten gehen, hat er sich in der Geschichte umgesehen und drei essentielle Elemente ausgemacht, die auch in Roosevelts New Deal eine entscheidende Rolle spielten: Kommunikation, Energie und Mobilität. Rifkin schlägt die Kopplung dreier paralleler Netzwerke vor. Das Internet, wie wir es kennen, sowie ein Strom- und ein Mobilitätsnetz. Alle drei laufen in einem sogenannten Internet der Dinge zusammen, einem digitalen Nervensystem, das alles und jeden miteinander verbindet. So the infrastructure brings together the Internet. Die Infrastruktur führt also das Internet zusammen, mit dem wir alle heute in der ganzen Welt kommunizieren, 1,5 Milliarden Menschen, und die digitale Kommunikation konvergiert mit einem Strom-Internet. Das ist unser Plan in Europa. Ein leistungsstarkes, kontinentales Gleichstrom-Internet, das es Millionen von Menschen in Europa ermöglichen wird, ihre eigene Sonnen- und Windenergie zu produzieren. Wir haben 70 Millionen Mikronetze in Haushalten, Büros, Nachbarschaften und im Versorgungsbereich vor Augen. Und die werden dann in der Lage sein, diesen Solar- und Windstrom zu teilen, indem sie die gleichen großen Daten und Analysen verwenden, um Energie zu teilen, die wir für den Austausch von Nachrichten, Wissen und Unterhaltung im Kommunikationsinternet verwenden. Rifkins Green New Deal Vision ist zuallererst getragen von einem, wie er es nennt, technosozialem Band. Einer Infrastruktur, die eine Vernetzung und Veränderung so gut wie aller Lebensbereiche vorsieht. Von Smart Cities, Smart Transport und smarter Landwirtschaft bis zur Sharing Economy. Sie sind die Voraussetzung zur nötigen Effizienz und Einsparung von Ressourcen für den Übergang in eine CO2-freie und nachhaltige Kreislaufwirtschaft. Then the two internets, communication internet and the emerging Green New Deal or New Green Deal. Die beiden Internets, das Kommunikationsinternet und das im Entstehen begriffene Green New Deal Strominternet, laufen schließlich mit dem Internet Mobilität und Logistik zusammen. Das besteht aus autonomen elektrischen Fahrzeugen. Und die werden mit Solar- und Windkraft aus dem sich entwickelnden kontinentalen Strominternet angetrieben. Und diese autonomen Fahrzeuge werden mit denselben großen Daten und Analysen, die wir miteinander teilen, verwaltet werden, die wir für das Energiemanagement und den Austausch von Energie sowie für die Verwaltung von Nachrichten, Wissen und Unterhaltung im Strom- und Kommunikationsinternet verwenden. Alle drei Internets bilden eine Infrastruktur. Das Internet der Dinge, es ist das Herz von Rifkins Green New Deal. Aus ihm heraus sollen sich alle anderen gesellschaftlichen Veränderungen entwickeln. Aber anders als im New Deal soll das Internet der Dinge Dezentralität und Transparenz ermöglichen. Eine Glokalisierung, so Rifkin, in der sich die Gesellschaft demokratisieren wird. Global vernetzt, aber über wirtschaftliche Entscheidungen wird zukünftig passgenau vor Ort entschieden. Sie werden die Beziehungen von Regierungen und lokalem Gemeinwesen verändern. Die wesentliche Rolle von Regierungen, so Rifkin, wird darin bestehen, für neue Gesetze, Regulierungen, Standards sowie Steuer- und andere finanzielle Anreize für den Übergang zu einer Infrastruktur der dritten industriellen Revolution und einer kohlenstofffreien Wirtschaft zu sorgen. Dabei soll die Infrastruktur in öffentlicher Hand bleiben. Private Unternehmen sieht Rifkin vor allem am Aus- und Aufbau der Netzwerke beteiligt. Auf regionaler und kommunaler Ebene sollen Genossenschaften für eine demokratische und nicht profitorientierte Struktur sorgen. Es geht also um Macht für das Volk, buchstäblich. Man muss es dort tun, wo man lebt und arbeitet und in der Nachbarschaft. Dies ist also eine flache, dezentrale Revolution und sie sollte mit einem stärkeren dezentralen Ansatz für unsere Internetkommunikation und unsere Mobilität und Logistik einhergehen. Es ist ein dezentraler, gleichberechtigter Ansatz, nicht nur für Politik und Wirtschaft, sondern auch für ein gemeinsames Gerechtigkeitsgefühl. Sowohl der Green New Deal Rifkins als auch die Roadmap von DiEM25 und den Bewegungen sehen, wie im New Deal, die maßgebliche Rolle bei der öffentlichen Hand. Gleichzeitig schlagen beide Green New Deals vor, dass über die Verwendung der Gelder für die Infrastrukturmaßnahmen auf regionaler, kommunaler und lokaler Ebene entschieden wird. In sogenannten Assemblies oder Bürgerforen. Ja, das ist ein sehr wichtiger Aspekt, dass also das nicht so ein Top-Down-Modell ist, sondern dass das Geld eben auch wirklich dahin fließt, wo es gebraucht wird und die Kommunen, die Bürgerinnen sich daran beteiligen können, sich bewerben können für bestimmte Projekte, selber Projekte entwickeln können und nach bestimmten Kriterien eben Nachhaltigkeit zum Beispiel, Ressourcenarmut, Recyclingprojekte, Repairprojekte, dass die dann gezielt eben gefördert werden. Bei all dem Enthusiasmus, den Rifkin und die Verfechter des Green New Deals für Europa verbreiten, es bleiben Fragen. Beispielsweise, wer soll das bezahlen? Und da sind sich die New Green Dealer, so sehr sich ihre Konzepte unterscheiden, erstaunlich einig. Geld ist genug da, so der Tenor. So geht Jeremy Rifkin davon aus, dass der Markt für fossile Energieträger innerhalb der nächsten 10 Jahre zusammenbrechen wird, weil erneuerbare Energien immer preiswerter und effizienter werden. Die Nachfrage nach grünen, nachhaltigen Anlagemöglichkeiten dagegen werde steigen. Als finanzielles Steuerungselement für einen Green New Deal setzt Rifkin unter anderem auf Pensionsfonds. Die suchen nach Investitionen in große Versorgungsinfrastrukturen in den Regionen Europas. Sowas suchen sie. Wir müssen also grüne Banken einrichten. Nicht nur die Europäische Investitionsbank, sondern in jeder Region Europas, und dann müssen wir grüne Anleihen ausgeben. Das ganze Geld, das aus der alten Infrastrukturwirtschaft herausströmt, ist an langfristigen Investitionen in Anleihen mit einer Laufzeit von 20 Jahren interessiert, die ihnen eine verlässliche Rendite für ihre Kunden bietet. As C40, my agenda is clear. It is time for us to collectively enact a global Green New Deal. Am 9. Oktober 2019 verpflichteten sich auf einem Treffen der Cities Climate Leadership Group in Kopenhagen fast 50 Bürgermeister auf einen Green New Deal. Bis 2050 sollen ihre Städte klimaneutral und sozialverträglich umgebaut werden. Die BürgermeisterInnen von Paris, London oder Los Angeles, Anne Hidalgo, Sadiq Khan oder Eric Garcetti wollen nicht länger warten, bis ihre nationalen Regierungen adäquat auf die Klimakrise reagieren. 70% aller CO2-Emissionen werden in den globalen Metropolen ausgestoßen. Einige Städte haben bereits damit begonnen, Pensionsgelder aus fossilen Fonds zu deinvestieren und in nachhaltige Green Bonds zu reinvestieren. Die Roadmap von DiEM25, das Konzept des Zusammenschlusses der Bewegungen, fordert 5% des europäischen Bruttoinlandsprodukts an jährlichen Investitionen für einen Green New Deal, so Maike Wilhelm. Das wären 800 Milliarden Euro jährlich. Eine hohe Summe, die den Herausforderungen der sozialökologischen Transformation entsprechen soll. Das Geld soll durch nachhaltige, grüne Anleihenverkäufe der Europäischen Investitionsbank eingeholt werden. Da sagen wir jetzt, die Europäische Investitionsbank soll diese Anleihen ausgeben, und gleichzeitig birgt die Europäische Zentralbank dafür, dass sie im Zweifel die Anleihen über den Sekundärmarkt wieder aufkaufen würden. Im Prinzip machen sie das ja schon seit Jahren mit Staatsanleihen. Das ist ja auch ein bisschen eine umstrittene Grauzone, sage ich mal. Ich glaube aber, dass es Sinn macht, dieses Mandat der EZB da zu nutzen. Und das hat ja auch Roosevelt zum Beispiel für sich getan, als er gesagt hat, die Zentralbank hat sich politischen Zielen unterzuordnen und sie kann dafür eingesetzt werden. Roosevelt hat gezeigt, wie viel Potenzial dahinter steckt, wenn man eine Volkswirtschaft für politische Ziele nutzt. Damals war das der Wohlstand von Bürgern. Heute kann man das eigentlich im Prinzip 1:1 übertragen, nur man muss es eben sozial und vor allem ökologisch vertretbar machen. Das Geld ist also da. Jetzt erfordert es politischen Willen. Und um das zu erreichen, müssen die Regionen Europas mit der Kommission und den Mitgliedstaaten zusammenarbeiten. The European Green Deal is our new growth strategy. We want to be the front runners in climate-friendly industries, in clean technologies, in green financing. Nach einem Jahr, in dem die Proteste von Fridays for Future unübersehbar und unüberhörbar geworden sind, stellt die frisch gewählte EU-Präsidentin Ursula von der Leyen am 12. Dezember 2019 auch einen Green Deal vor. Einen für Europa. Bis 2050 soll Europa der erste klimaneutrale Kontinent werden. Von der Leyen erklärt das Vorhaben zu Europas Mann-auf-dem-Mond-Moment. Geplant ist ein kompletter Umbau von Energieversorgung, Industrie, Verkehr und Landwirtschaft. Angelegt als neue grüne Wachstumsstrategie. Allerdings sind dafür vorerst nur 275 Milliarden Euro pro Jahr für die Jahre zwischen 2021 bis 2027 vorgesehen. Zum Vergleich, nach Berechnungen des Internationalen Währungsfonds subventionierte die EU allein 2015 fossile Brennstoffe mit 289 Milliarden Euro. Für die Klimaaktivisten kommt eine Klimaneutralität bis 2050 viel zu spät. Zero in 2050 means nothing if high emission continues even for a few years. Und Klimaneutralität bedeutet auch nicht, wie von Ihnen gefordert, null Treibhausgasemissionen. Inzwischen hat der EU-Rat die Kommission ermächtigt, erstmalig gemeinschaftliche Anleihen an den Kapitalmärkten in Höhe von 750 Milliarden aufzunehmen. Sie sollen für den Corona-Aufbauplan und den Green New Deal verwendet werden. Ein hoffnungsvolles Zeichen. Wie der Green Deal für Europa, der es als Slogan schon in viele Reden und Appelle geschafft hat, konkret aussehen soll, darüber wird in diesen Tagen diskutiert. Allerdings beim Green Deal for Europe fehlt das neu. Kern aller Green New Deals ist ein abgestimmtes, massives Investitionsprogramm in eine neue CO2-neutrale Infrastruktur, deren Aufbau zugleich Millionen neuer Jobs schaffen und schließlich in eine klimaneutrale Kreislaufwirtschaft führen soll. Aber auch grünes Wachstum bleibt Wachstum auf einem endlichen Planeten. Für die komplette Umstellung der Stromproduktion auf Solarpanels, Windkraftanlagen, Bioenergie oder Hydroenergie bräuchte es riesige Mengen an Rohstoffen, seltenen Erden und Energie. Zusätzlich zum laufenden Verbrauch in der bereits bestehenden Produktion. Sämtliche Energie müsste auf Strom umgestellt werden. Genau, also es ist definitiv so, dass in Zukunft, wenn die Zukunft erneuerbar sein soll, es weniger Energie geben wird. Da reichen auch nicht Effizienzmaßnahmen aus, um das aufzufangen, sondern wir brauchen auch Suffizienzmaßnahmen, also das Auskommen mit tatsächlich absolut weniger Energieverbrauch und deswegen auch in Teilen weniger Wirtschaftsproduktion. Der Postwachstumsforscher Matthias Schmelzer. Er bezweifelt die Kernthese des Green New Deals, vor allem durch massive Investitionen in eine nachhaltige ökologische Infrastruktur gesellschaftliche Probleme zu lösen. Bisher hat sich die Hoffnung, Wirtschaftswachstum von Rohstoffverbrauch und Energieverbrennung zu entkoppeln, nicht erfüllt. Im Gegenteil. Der globale Ausstoß von Treibhausgasen nimmt trotz eines wachsenden Anteils erneuerbarer Energien zu. Und deswegen argumentieren wir und auch viele andere, dass ein heutiger Green New Deal eigentlich sich von Wirtschaftswachstum lossagen müsste und investieren müsste in eine erneuerbare Zukunft, auch in erneuerbare Jobs in diesen Bereichen, aber gleichzeitig einen starken Fokus legen müsste auf das Zurückfahren der Teile der Ökonomie, die eben nicht zukunftsfähig sind. Was dann im Endeffekt vielleicht nicht zu Wirtschaftswachstum führt, aber das ist eben auch nicht das Ziel, weil Wirtschaftswachstum heute nicht mehr dazu führt, dass es den Menschen wirklich besser geht und eigentlich alternative politische Systeme und Maßnahmen möglich sind. Matthias Schmelzer schlägt eine Entkopplung von Wirtschaftswachstum und dem Wohlstand einer Gesellschaft vor. Denn wie die letzten Jahre gezeigt haben, ein steigendes Bruttoinlandsprodukt führt nicht unbedingt zu mehr Wohlstand für alle. Die Schere zwischen Arm und Reich öffnet sich immer weiter. Dafür braucht es eigentlich nicht Wirtschaftswachstum, sondern Umverteilung. Eine gerechte Verteilung der gesellschaftlich vorhandenen Ressourcen ist ein viel effektiverer Weg als Wirtschaftswachstum, um eben soziale Gleichheit herzustellen und einen steigenden Wohlstand für alle zu ermöglichen. Auch wenn die Situation heute weitaus komplexer ist als 1933, als Franklin D. Roosevelt seine Antrittsrede als Präsident hielt, sein berühmter Satz seiner Inaugurationsrede gilt damals wie heute. Let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself. Das Einzige, was wir zu fürchten haben, ist die Furcht selbst, die namenlose, blinde, sinnlose Angst, die die Anstrengungen lähmt, deren es bedarf, um den Rückzug in einen Vormarsch umzuwandeln. Es gibt immer wieder solche Paradigmenwechsel, die sehr, sehr grundlegend sind. Und natürlich war eben der New Deal auch so ein zentraler Paradigmenwechsel, weg von der Idee des Laissez-faire, dass der Markt wird es alles richten, hin zur Idee, gesellschaftlich lässt es sich demokratisch kontrolliert regulieren und dadurch eine bessere Ökonomie organisieren, die tatsächlich das Wohlergehen der Menschen stärker in den Vordergrund stellt. Und ich glaube, es braucht auch heute einen ähnlich grundlegenden Paradigmenwechsel, diesmal vielleicht noch ein bisschen tiefer gehend, der eben diese Idee, dass Wachstum notwendig, sinnvoll und für die unendliche Zukunft immer weitergehen muss, überwindet. Ich glaube tatsächlich, dass die grundlegende Frage, wie eine zukunftsfähige Wirtschaft aussieht, auch sich mit der Frage von Wachstum, Kapitalismus und Konkurrenz beschäftigen muss. Das sind schwierige Fragen, aber ich glaube, um die kommen wir nicht herum. Die Klimakrise ist nochmal eine viel, viel größere Herausforderung als die Krise von Ungleichheit und Instabilität im Finanz- und Wirtschaftssystem in den 1930er Jahren. Was getan werden müsste, ist eigentlich klar. Nur wie eine konkrete Umsetzung gelingen könnte, bleibt offen. Für ein Umsteuern braucht es demokratische Mehrheiten und davor eine breite öffentliche Debatte. Grundlegend dafür wäre das Vertrauen der Bürger in die Politik, wie auch umgekehrt. Und vielleicht sind die Bürger weiter, als die meisten Politiker glauben. Es gibt auch zunehmend in der Bevölkerung, in größeren Teilen der Bevölkerung, ein Bewusstsein dafür, das zeigen auch Umfragen, dass Menschen das Gefühl haben und eigentlich glauben zu wissen, dass dieser simple Satz, auf einem endlichen Planeten ist unendliches Wachstum nicht möglich, tatsächlich zutrifft und wir uns mit dieser Frage in den nächsten Jahrzehnten tatsächlich auch rumschlagen müssen und nicht weiter darauf hoffen können, dass einfach durch Effizienzsteigerungen, grünes Wachstum das Problem schon verschwinden wird. Die Green New Deals haben nicht nur Beschränkung und Verzicht im Angebot, sie bieten durchaus positive Visionen, wie eine globale, gerechtere und ökologische Zukunft aussehen könnte. Eine andere Form von Wohlstand, in der Menschen frei von Existenzängsten leben. Darin knüpfen sie an Roosevelts New Deal an, hinter dessen Reformen ein Freiheitsbegriff stand, der soziale und ökonomische Sicherheit mit einschloss. Ansonsten besteht die große Gefahr des weiteren Erstarkens der Ränder. Dass ein schnelles und beherztes politisches Handeln im Augenblick der Krise auch heute möglich ist, hat die Pandemie gezeigt. Wenn man den Green New Deal so umsetzen würde, wie wir das vorschlagen, dann ist das im Prinzip wie ein neuer Gesellschaftsvertrag, mit dem man aber auch die Demokratie wieder neu beleben kann. Wie schafft man das jetzt? Ich glaube, dass das am besten zu schaffen ist, indem man anfängt, die demokratischen Strukturen, die wir ja auch für die Umsetzung benötigen, also Bürgerinnenversammlungen auf allen verschiedenen Ebenen, dass man anfängt, die aufzubauen und sich konkret in Kommunen zu überlegen und auch dazu anzuregen, was genau könnte denn das für eine Veränderung in eurer Kommune bedeuten, wenn ihr jetzt auf einmal Gelder über die Green New Deal Finanzierung bereitgestellt bekommen würdet. Vom New Deal zum Green New Deal. Die Idee vom großen sozioökologischen Umbau. Sendung von Martina Groß. Es sprachen Romanus Fuhrmann, Monika Oschek, Joachim Schönfeld und Ilka Teichmüller. Regie Beatrix Ackers. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2020. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch mein Podcast Entführt, der Fall Ursula Herrmann. Darin geht es um einen der spektakulärsten Kriminalfälle Deutschlands. 1981 wird die 10-jährige Ursula am Ufer des Ammersees entführt und in einer Kiste im Waldboden vergraben. Dort erstickt sie. Jahrzehntelang tappt die Polizei im Dunkeln. Dann, kurz vor der Verjährung, wird ein Mann in einem Indizienprozess für das Verbrechen verurteilt. Er sagt auch heute noch: Ich war's nicht. Das denkt auch Ursulas Bruder Michael. Er wühlt sich durch tausende Akten und findet Indizien, die auf andere Täter hinweisen. Ich komme selber vom Ammersee. Für meinen Podcast habe ich Ursulas Bruder an die Orte von Ursulas Leben und Sterben begleitet. Außerdem habe ich monatelang intensiv recherchiert. Ich wollte wissen, wurde der Richtige verurteilt oder war es jemand ganz anderes? Alle Folgen des True Crime Podcasts Entführt, der Fall Ursula Herrmann, gibt es in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.